Manchmal ist bei mir ein Traum die Hölle los. Ich steh vor einem Abgrund und die Angst ist riesengroß. Denn in meinem Traum steht ein Mädchen, das mir winkt. Da find ich keinen Weg, der mich dann rüber zu ihr bringt. In die Tiefe, werde wach, denn ich schreie laut.